Kundgabe 3691. Empfangen am 19.02.1946. Not und Drangsal zur Läuterung der Seele. Es ist wahrlich besser, dass ihr in Not und Drangsal die Tage bis zum Ende verbringet, als dass ihr im Wohlleben des Körpers euer Erdenleben beschließet, um dann ein Los auf euch nehmen zu müssen, das Ewigkeiten für euch Qualen und unbeschreibliche Not bedeutet. Wer in der letzten Zeit von Nöten heimgesucht wird, dessen Seele nehme ich mich noch an in Liebe und Geduld und suche sie vor jenem harten Los zu bewahren. Die aber in Sorglosigkeit und irdischem Reichtum dahingehen und nicht zu den meinen gehören, deren Seelen sind unverbesserlich, und sie empfangen den Lohn auf dieser Erde, so sie solchen zu beanspruchen haben. Oder aber sie sind meinem Gegner hörig in einem Maß, dass er sie auch bedenkt mit Gütern der Welt. Darum murret und klaget nicht, ihr, die ihr leiden müsset, sondern erkennet auch darin nur meine Liebe, die fortgesetzt bemüht ist, euch zu gewinnen, euch zu erretten vor dem Untergang der Seelen und die euch doch nicht zwangsweise wandeln kann, um euren freien Willen nicht zu gefährden. Erkennet mich auch im Leid und bedenket, dass auch diese Zeit vorübergeht und suchet rechten Nutzen daraus zu ziehen. Und ihr werdet es mir danken ewiglich, so ihr in mein Reich Eingang gefunden habt, was Zweck aller Leiden und Nöte ist, die ihr erdulden müsset. Ich muss euch hart angreifen, weil ihr euch von meiner linden Hand nicht ziehen lasset. Und so euch dies weh tut, wachet auf und denket nach über Sinn und Zweck des Leides. Kurze Zeit nur wird euer Los auf Erden schwer sein, denn die Zeit des Endes ist gekommen. Lasset sie von Segen für euch sein. Lasset sie euch zum Retter werden, auf dass ihr nicht noch einmal den Gang durch die Schöpfung zurücklegen müsset. Beachtet nicht nur die Nöte des Körpers, sondern gedenket eurer Seele, die durch die Not geläutert wird, die sich zurückziehen und die Einigung mit ihrem Geist bewerkstelligen kann, so sie vom Körper nicht mehr daran gehindert wird. Begehret nicht die Welt, sondern trachtet, nur das geistige Reich zu erlangen, denn das Erdenleben geht zu Ende, das geistige Leben aber währet ewig. Und dieses will ich euch zugänglich machen und euch durch Leiden und Nöte zuvor so gestalten, dass ihr das geistige Reich betreten könnet nach eurem Ableben. Nehmet euer Schicksal ergeben auf euch, nehmet es hin aus meiner Hand, erkennet mich auch in der Not und Drangsal, wisset, dass nichts ohne meinen Willen über euch kommet und dass alles euch zum Besten dienet, so ihr selbst mir keinen Widerstand entgegensetzet, so ihr ergeben und klaglos alles ertraget, was ich über euch sende. Denn so wie die Seele daraus ihren Vorteil gezogen hat, entlaste ich auch den Körper und mache ihm das Leben erträglicher. Doch die Zeit ist kurz bis zum Ende und muss noch in jeder Weise ausgenützet werden. Und so eure Seelen mir noch gegnerisch eingestellt sind und meine Liebe euch dennoch nicht fallen lassen will, muss ich durch Leid eine Änderung eures Willens zu erreichen suchen. Erkennet eure Sündhaftigkeit und tuet Buße, indem ihr das Maß der Leiden geduldig auf euch nehmet und dadurch auch einen Teil der Schuld abtraget, die auf euch lastet durch eure Sünden. Und seid dankbar, so ich euch noch auf Erden Gelegenheit gebe, diese abzubüßen. Denn nur dadurch könnet ihr geläutert und entschlackt in mein Reich eingehen, so ihr die letzte Probe besteht und mein werdet noch auf Erden. Amen.